Halleluja. Oh, unser Geist, er streckt sich aus nach deinem Geist. Tiefe Ruf der Tiefe zu. Oh, gib deinem Geist wirklich diesen Ausdruck. Lass deinen Geist frei, wirklich sich auszustrecken in diese Einheit mit dem Geist Gottes hinein, wirklich in diese Vereinigung mit dem Geist Gottes hinein. Weißt du, das Einheit in Christus, sind wir eins mit ihm geworden. Ein Geist mit ihm. Halleluja. Lass dein Geist aufsteigen. Lass all das, was in deiner Seele das hindern will, all die Gedanken, all die Gefühle, lass sie einfach wirklich, lass sie fallen und lass dein Geist aufsteigen. Lass dein Geist aufsteigen in diese Einheit. In diese Einheit mit ihm. In diese Einheit mit seinem Geist. Oh, da ist sein Geist. Oh, da ist sein Geist. Oh, für deinen Geist. Für die Vereinigung mit deinem Geist. Eins mit ihm. Oh, lass alles andere los. Und steig höher. Lass dein Geist aufsteigen. Über all das Irdische. Lass ihn aufsteigen. In diese Einheit. Sein Geist hat bereits, als er hier auf der Erde war, durch ihn gesprochen und gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Ich bin gekommen, um Feuer freizusetzen. Halleluja, Halleluja. Und das ist das Verlangen seines Geistes. Das ist das Verlangen seines Herzens. Während wir jetzt gerade aufsteigen im Geist, unser Geist sich wirklich dieser Einheit mit seinem Geist bewusst wird, möchte er wirklich dieses Feuer seiner Liebe in unsere Herzen neu ausgießen. Er möchte dieses Brennen in unseren Herzen neu entzünden, dieses Brennen seiner Liebe, dieses Brennen seiner Liebe von ihm für uns. Und von ihm für die Menschen um uns herum. Er möchte uns mit diesem Feuer entzünden, ganz neu. Er möchte wirklich, dass es heiß wird in dir. Ja, dass du merkst, ja, da ist ein Feuer, das mich vorwärts treibt. Das ist ein Feuer, das mich nicht stehen bleiben lässt. Sondern das ist ein Feuer, das mich vorwärts treibt, weil es muss diese Welt einnehmen. Dieses Evangelium muss diese Welt einnehmen. Seine Liebe, er selber, Jesus muss diese Welt einnehmen durch mich. Da ist dieses Feuer, weißt du, und du zapfst es an im Geist. Weil es ist das Feuer seines Geistes, es ist das Feuer seines Herzens. In dem Moment, wo du eins wirst mit ihm, wo dein Geist wirklich diese Verschmelzung sich bewusst wird, Halleluja, da ist dieses Feuer, das in dein Herz kommt. Oh, Feuer für die Verlorenen, Feuer für die Menschen um dich herum, Feuer für diese Welt, Feuer auch für dich persönlich, wirklich mit Entschiedenheit vorwärts zu gehen. Oh, weißt du, da ist kein Platz für Lauheit in seinem Geist. Da ist kein Platz für Weltlichkeit. Da ist kein Platz für sich verlieren in weltlichen Dingen, in natürlichen Dingen, sondern er will dich ganz neu erfassen heute Abend mit seinem Feuer. Auch wenn du über Livestream zuschaust, er will dich ganz neu erfassen mit seinem Feuer heute Abend. Er will dich ganz neu entzünden. Halleluja, Halleluja. Und er will dich transformieren. Weißt du, sein Feuer ist Transformation. Sein Feuer ist Heiligung. Sein Feuer ist Beschleunigung. Sein Feuer ist wirklich, wow, von innen raus. Wow, Fire. Oh, Fire. Shakarando como sanda caramando cora basanda tando. Oh, Fire. Fire. Shakaramando cora basanda caramando cora basanda la la ponda do do do. Sein Geist ist eins mit seinem Geist. Und da ist dieses Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Schera, Mando, Korra, Basera. Und es brennt durch, es brennt durch, es reinigt, es transformiert, es beschleunigt, es bringt dich aufs Gleis. Also, wow, weißt du, da ist nicht mehr viel Zeit, die wir haben. Die Zeit dieser Welt läuft ab. Und deswegen brauchen wir dieses Feuer, um in diesem Feuer die Dinge voranzutreiben, um in diesem Feuer das Evangelium voranzutreiben, um in diesem Feuer sein Reich voranzutreiben. Halleluja, die Zeit ist kurz, aber da ist großes Feuer und Feuer bringt Beschleunigung. Wow, Beschleunigung. Wow, Beschleunigung. Oh, Effektivität. Effektivität im Geist. Halleluja. Halleluja. Oh, Shikaramando Kosiaramando do do do do do Bosia da da da da. Oh, erfass jeden einzelnen Glory Life Schüler mit diesem Feuer heute ab ganz neu. Erfass jeden einzelnen Glory Life Schüler, Herr. Oh, wir sagen, bist du eins? Feuer Gottes Fall, bist du eins? Sagst du Feuer Gottes Fall? Fall auf jeden Glory Life Schüler, fall auf mich heute Abend, fall ganz neu, fall mit Beschleunigung, fall mit Entschiedenheit. Oh, fall, wow, mit diesem Fokus, Fokus, Fire, Fire, Fire. Shakaramba sanda karamando korabasia da la la la la. Oh, rabasanda da da da da. Oh, füll jeden Einzelnen. Füll jeden Einzelnen, füll jeden Einzelnen. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. More, more, Lord, more, Lord. Fire. Shakaramando korabasia da la basundo do do. E karamando korabasanda da la la la. Fire. Caramando corrabassia la mando do do do do do do do. Era rando corrabassia na na do do do do do do do. Ora bassia la la bassa. Oh, alles was sie noch abgelenkt hat, lass es jetzt weg. Weißt du, er möchte wirklich durchbrennen mit seinem Feuer. Er möchte durchbrennen. Weißt du, er möchte diese natürlichen Sicherungen in deinem Fleisch durchbrennen. Hey, Fire. Corabasiara la mondo, corabasiara la la la la la la la no. Oh, der Wirksamkeiten Gottes, Herr. Beschleunigung, Herr, der Ausbreitung deines Reiches, Herr. Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Oh, danke, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, dann wird der Sämann noch, oder dann wird der Traubentreter noch vor dem Sämann stehen. Halleluja. Das heißt, bevor überhaupt gepflanzt wurde, wird schon wieder geerntet, Herr. Wir setzen es frei, Vater, im Namen Jesus, Herr. Herr, dass bevor der Teufel nur gucken kann, ihm die Ernte schon weggeschnappt ist. Halleluja. Bevor überhaupt die Saat stehlen kann, ist ihm die Ernte schon weggeschnappt, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja, Herr. Oh, danke dir, Herr, für diese Dimension der Beschleunigung, Herr. Glory, glory, glory, glory, glory, glory. Überall, Herr. Durch das Leben der Glory-Live-Schüler. Überall, Herr. In deinem Leib, im Leib Christi, Herr. Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung deiner Pläne. Beschleunigung, Herr, deines Wirkens, Herr. Shekaran, du Korabat, du Korabasia, da da da da da da da da da da da da da da da da da In Amos 9, Vers 13, da steht es, da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann. Oder manche Übersetzungen sagen sogar, da überholt der Pflüger den Schnitter und der Traubentreter den Sämann. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Halleluja, Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass du dein Evangelium, dass du deine Herrlichkeit, Herr, die Manifestation deiner Herrlichkeit in dieses Land einpflanzt, Herr, so dass sie nicht mehr ausgerissen werden kann. Oh, ich habe gerade so den Eindruck, lass uns mal eine prophetische Zeichenhandlung tun und lass uns wirklich prophetisch die Herrlichkeit Gottes, wirklich die Dimension der manifesten Gegenwart Gottes ganz bewusst in den Boden unseres Landes einpflanzen, so dass sie bleibt. Halleluja. Einpflanzen, um zu bleiben in Jesu Namen. Wir sagen, wir pflanzen wirklich die Manifestation der Herrlichkeit Gottes, diese Dimension der offenbarten Herrlichkeit Gottes. Wir pflanzen sie ein in unserem Land. Wir pflanzen sie ein in den Boden unseres Landes. Und wir sagen, da wird sie nicht mehr ausgerissen werden. Was auch immer der Teufel versucht, diese Manifestation seiner Herrlichkeit kann nicht mehr ausgerissen werden. Sie kann nicht mehr überwunden werden, sondern sie wird weitergegeben von einem zum anderen. Sie wird weitergegeben auch über die Generationen. Sie wird weitergegeben und sie ist eingepflanzt in den Boden und nichts und niemand kann sie dort mehr rauben. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Hast du sie eingepflanzt? Oh, danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus. Amen. Und jetzt sagen wir, Heiliger Geist, gieß dein Geist aus und bewässere deine Pflanzung. Oh, bewässere deine Pflanzung, bewässere deine Pflanzung mit frischem Wasser. Oh, mit frischer Inspiration. Oh, mit frischem Öl. Bewässere, gieß aus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Oh, eingepflanzte Herrlichkeit. Für immer eingepflanzte Herrlichkeit. Halleluja. Wir sagen in diesem Land, ich habe das gerade wirklich stark, das ist wirklich ein prophetischer Impuls. Ich habe das wirklich stark, wirklich, dass wir sagen, ja, in diesem Land, in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz, wird es immer Träger der Herrlichkeit geben, bis Jesus wiederkommt. Es wird immer Träger der Herrlichkeit geben, die diese Dimension der Herrlichkeit Gottes tragen. Halleluja, das kann nicht mehr genommen werden, das kann nicht mehr gestohlen werden, das kann nicht mehr ausgelöscht werden, sondern es wird immer Träger der Herrlichkeit geben. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, und du bist einer von ihnen. Von diesen Trägern. Halleluja. Und dann dürft ihr euch einen Platz suchen. Und auch du über Livestream, du bist einer von diesen Trägern der Herrlichkeit. Halleluja. Und heute Abend wirst du weiter trainiert als diese Herrlichkeitsträger. Heute Abend wirst du weiter trainiert, die Herrlichkeit Gottes zu tragen und weiterzugeben und in auch den Gaben seines Geistes aktiv zu sein, damit Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben können und damit Menschen hineingezogen werden in die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind dabei, die prophetischen Gaben zu aktivieren und die prophetischen Gaben einzuführen und dann auch wirklich immer sofort auch in die Praxis umzusetzen. Und das ist ein wichtiges Tool, um Menschen mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung zu bringen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, prophetische Gaben sind ein wichtiges Tool, um Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben zu lassen. Halleluja. Es ist so. Paulus hatte schon gesagt, wenn ihr in den prophetischen Gaben unterwegs seid, wenn ihr in den prophetischen Gaben aktiv seid, dann werden Menschen reinkommen in eure Gottesdienste und sie werden sagen, wow, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Amen. Halleluja. Und genau das ist es, worum es geht. Menschen spüren, dass Gott da ist. Wir haben schon das Wort der Erkenntnis zum Beispiel angeschaut und haben das Wort der Erkenntnis definiert. Wir haben es definiert als eine Information aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft eines Menschen, die man nicht vom Natürlichen her wissen kann. Und in dem Moment, wo du mit Menschen ein Wort der Erkenntnis teilst, hat es tatsächlich diesen Effekt, dass sie sagen, wow, da ist ja Gott, das geht ja gar nicht anders. Amen. Und wir haben das letzte Mal haben wir uns angeschaut, dass die Gabe der Weissagung, ja, das ist dieser prophetische Fluss. Es steht übrigens nicht das Wort der Weissagung, sondern Weissagung. Ja, es ist das Wort der Erkenntnis, aber es ist Weissagung. Warum? Weil ein Wort der Erkenntnis ist tatsächlich ein Wort, ist ein Gedanke, ist eine Information. Weissagung kann viel mehr sein als das. Weissagung ist ein ganzer Fluss, der hervorkommt. Wir haben das letzte Mal, vor 2 Wochen war das, haben wir das schon begonnen zu aktivieren, diesen prophetischen Fluss. Worte der Erkenntnis können ein Teil dieses prophetischen Flusses sein, haben wir schon gesehen. Und sie können in diesem prophetischen Fluss drin sein, aber Weissagung geht darüber hinaus. Weissagung, ja, wie der Name es eben sagt, weissagt die Zukunft. Ja, spricht über die Zukunft, gibt Informationen über die Zukunft, zeigt die Zukunft auf, sodass sie im Glauben ergriffen werden kann. Und Worte der Erkenntnis helfen dem, der die Weissagung empfängt, wiederum die Weissagung zu empfangen, weil sie wie eine Beglaubigung wirken. Ja, wenn jemand etwas weiß über dich, was er nicht vom Natürlichen her wissen kann, was Gott zu ihm gesagt hat, dann wirst du eher bereit sein, auch das, was dann an Weissagung hervorkommt, anzunehmen und zu sagen, okay, wenn das so ist, dann kann ich auch glauben, dass das andere von Gott ist. Ja? Wenn er das wissen kann, nur durch den Geist Gottes, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Weissagung, die hervorkommt, auch von Gott ist. Das heißt, es hilft dir, dich im Glauben mit der Weissagung zu verbinden. Und wir haben es letztes Mal schon gesehen, es ist immer wichtig, dass wir auch auf Weissagung reagieren. Das heißt, dass wir sie im Glauben für uns in Anspruch nehmen, damit sie zustande kommt. Oder wenn es eine Warnung ist, ja, dann ist es wichtig, dass wir sie zum Gebet nehmen. Ja, dass bei viele Dinge kann man verhindern, die geweissagt werden im Negativen, ja, können verhindert werden durch Gebet. Viele Weissagungen oder prophetische Aussagen im Negativen sind letztendlich Warnungen, die durch Gebet verhindert werden können. Ja. Und somit ist auch das wichtig, dass wir das ergreifen und dass wir da mit aktiv werden. Wobei ich das letzte Mal auch gesagt habe, und das sage ich an der Stelle auch nochmal, gerade wenn es um Warnungen geht, um eher negative Dinge geht, ja, dann sollten wir das dem Amt des Propheten vorbehalten. Ja. Nicht auf der allgemeinen Ebene der Gabe, der Weissagung. Da haben wir das letzte Mal gesagt, das Wichtigste oder die wichtigsten Aufgaben von der Gabe der Weissagung ist Auferbauung, Ermutigung, Tröstung. Ja? Sagen wir mal, das Warnen, Korrigieren und so weiter tun wir tendenziell eher mal so Richtung Amt des Propheten. Ja? Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, aber wenn wir hier Dinge aktivieren in diesem Rahmen, dann geht es immer um diesen Rahmen der Auferbauung, der Ermunterung, der Tröstung. Ja, genau. Ja, darum geht's. Und eben nicht in erster Linie jetzt um irgendwelche negativen Dinge, die wir sehen und die man dann verhindern muss, sondern es geht in erster Linie darum, in die Zukunft positiv, in den Plan Gottes für die Zukunft hineinzuschauen. Was ist der Plan Gottes für einen Menschen? Manchmal wunderst du dich, wenn ein Prophet über jemand eine Weissagung gibt und du denkst, meine Güte, ist ja der Hammer, aber es ist die Sicht, die Gott über den Menschen hat. Du siehst vielleicht noch, ach, der hat noch ein Problem mit Drogen oder der hat noch dieses oder der hat noch jenes in seinem Leben, aber Gott sieht schon den Plan. Ja. Gott hat einen Plan für dein Leben, egal ob du momentan noch Schwächen hast. Gott sagt nicht, ja, ich sehe da deine Schwäche und deswegen wird es nichts. Ja. Und deswegen habe ich für dich, als Weissagung habe ich nur irgendwie, pass auf und besser dich und arbeite an dir und so weiter. Nein, Gott hat einen Plan und er glaubt an diesen Plan. Und Weissagung ruft diese Pläne auch ein Stück weit in Existenz. Und wenn wir uns im Glauben mit diesen Weissagungen Gottes verbinden, dann helfen wir ihm sozusagen, in Anführungszeichen, so wie man Gott helfen kann. Ja, aber es ist tatsächlich so, in der unsichtbaren Welt hilfst du, dass tatsächlich diese Dinge auch in Existenz kommen, ja, die Gott für dein Leben hat und die Gott sieht. Und da ist Weissagung einfach eine wichtige Gabe, um Menschen zu ermutigen, um Menschen ein Empfinden zu geben. Was hat Gott mit ihnen vor? Was steckt in ihrem Leben drin? Ja? Das Weissagung ist übrigens auch nicht nur, wenn jemand von vorne etwas weissagt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Prophet in die Gemeinde kommt und sagt, hey, steh du mal auf, ich habe ein Wort für dich und so weiter. Das ist nicht nur das ist Weissagung. Weissagung kann auch in einem Gespräch mit deinem geistlichen Leiter zum Beispiel sein, dass er einfach was prophetisch über dir ausspricht oder überhaupt mit jemand anders im Glory House oder wie auch immer. Ja? Natürlich musst du es immer prüfen und natürlich immer auch die Glaubwürdigkeit dessen, der es sagt, spielt natürlich immer eine Rolle auch. Und da musst du natürlich ein bisschen unterscheiden, wer ist vielleicht noch am Üben und wer ist schon mehr im Amt und so weiter. Hat natürlich mehr Gewicht, ist klar. Aber wir dürfen üben. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, wir sind in der Schule. Und da dürfen wir üben. Halleluja. Auch aneinander üben übrigens. Ja. Preist den Herrn. Halleluja. Heute möchte ich weitergehen und sprechen über die dritte prophetische Gabe, von der in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 die Rede ist. Und dort wird es sogar als erstes genannt. Und das ist, denn dem einen wird durch den Geist, also wir hatten Wort der Erkenntnis, wir hatten Weissagung, ja, nicht Wort der Weissagung, sondern Weissagung. Und jetzt haben wir die Gabe des Wortes der Weisheit. Sag mal, Wort der Weisheit. Halleluja. Was ist ein Wort der Weisheit? Definition. Das Wort der Weisheit bringt übernatürlichen, und zwar durch ein Wort. Es ist ein Wort, ja, also ein Satz, ein Impuls, ein Gedanke. Es ist nicht ein ganzer prophetischer Flow, sondern es kann im prophetischen Flow auch drin sein, wie ein Wort der Erkenntnis. Es kann Teil seines prophetischen Flows. Aber es ist ein Wort, es ist ein Gedanke, es ist ein Impuls, der übernatürlichen Durchblick bringt, Führung bringt, Rat bringt in das Leben einer Person, einer Einzelperson oder auch einer Gruppe von Menschen, wodurch ihr Leben im Sinne Gottes geprägt und verändert wird. Amen. Weisheit bringt immer Anwendung. Ja, das müssen wir verstehen. Erkenntnis ist, ich weiß etwas. Weissagung ist etwas, ich sehe etwas. Weisheit ist, so wendest du es an. Ja. Und das gibt dir Klarheit. Also die Reaktion auf ein Wort der Weisheit ist häufig, oh, das ist genau das, was ich hören musste. Jetzt ist mir es klar. Ja, also du merkst auch daran, Worte der Weisheit können auch in einem Gespräch fließen. Ja. Aber plötzlich wird dir etwas klar. Ja, das Problem ist gelöst. Vorher war es Problem und durch das Wort der Weisheit ist das Problem gelöst. Ja. Das ist der Effekt eines Wortes der Weisheit. Oft ist denjenigen, die in Worten der Weisheit auch dienen, mit Worten der Weisheit innerhalb von einem prophetischen Fluss, gar nicht so sehr bewusst, was da passiert. Du merkst es dann an den Auswirkungen. Ja? Du denkst vielleicht, ja, das ist eine nette Ermunterung, was du sagst, aber die Person sagt hinterher, wow, das war genau das, was ich gebraucht habe. Genau das musste ich hören. Du hast einfach so gesagt, ja, du dachtest, ja, passt irgendwie. Aber für den anderen ist es, wow, das gibt Klarheit, das gibt Durchblick, das gibt einfach die Richtung für mein Leben. Okay? Wichtig ist, dass wir unterscheiden, es gibt drei Arten von Weisheit. Also ich tue es mal so aufteilen. Ja, das ist jetzt nicht, dass man es so aufteilen muss, aber einfach um was deutlich zu machen, teile ich es mal so auf. Drei Arten von Weisheit. Zum einen, es gibt die natürliche menschliche Weisheit. Logisch, davon spricht die Bibel auch. Natürliche menschliche Weisheit. Diese natürliche menschliche Weisheit ist generell in der Bibel nicht so hoch angesehen. Nicht übermäßig hoch. Also es gibt ein paar heftige Stellen, da ist sie gar nicht hoch angesehen. Ja. Zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 18. Ja. Da heißt es denn, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters, also dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, also durch ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt, also was für die Welt Torheit ist, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Ja. Also hier siehst du, da an dieser Stelle unterscheidet Paulus ganz scharf zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Ja. Und er sagt, die menschliche Weisheit bringt gar nichts, sondern die macht Gott zunichte. Okay? Oder 1. Korinther 2, das ist dann gleich weiter unten, logischerweise sagt Paulus den Korinthern dann, hey, ich bin nicht in dieser menschlichen Weisheit unterwegs, wenn ich euch predige, sondern er sagt, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, also menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Amen. Dein Glaube, wenn er Bestand haben soll und Kraft haben soll, kann niemals einfach nur auf menschlicher Weisheit und Argumentation beruhen. Ja, du kannst alle Argumente der Welt haben, dass man das so und so und so glauben muss und nicht so und so und so. Aber Leben hat es nur in sich, wenn Gott da drin ist, nicht in der menschlichen Weisheit. Amen. Und deswegen hat Paulus gesagt, ja, nicht überredende Worte, nicht schlaue Predigen, nicht gut zusammengezirkelte Predigen, die, was weiß ich, im Homiletik-Seminar an der Uni zusammengeschustert wurden, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Amen. Sag mal, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Halleluja. Jetzt ziehe ich meine Jacke aus. Jetzt wird es zu heiß. Halleluja. Preis den Herrn. Natürlich kann eine gewisse Lebensweisheit, menschliche Lebensweisheit in bestimmten Bereichen des Lebens einfach Menschen weiterhelfen, dass man einfach weiß, okay, so ticken Menschen und so ist das. Das ist so eine gewisse Lebenserfahrung, Lebensweise. Das ist nicht nur negativ, auch von der Bibel her jetzt nicht nur negativ. Ja, aber das ist eben nicht diese Ebene des Geistes Gottes. Es ist nicht die übernatürliche Ebene. Und es ist eben nicht einfach, ja, Weise ist nicht der, der Lebenserfahrung hat. Zwangsläufig. Ja, jemand kann so lange auf diesem Planeten sein, wie nur möglich und trotzdem immer noch aus der Sicht Gottes voll in der Torheit unterwegs sein. Ja. Manche werden, je älter sie werden, nicht schlauer, sondern dümmer. Also aus der Sicht Gottes, ich meine jetzt nicht IQ-mäßig, sondern einfach aus der Sicht Gottes, ja, weil wenn sie dem Weg des Stolzes und des Vertrauen auf sich selber folgen, dann werden sie nicht schlauer, ja, im Gegenteil, sondern sie verstricken sich nur umso mehr in den Dummheiten dieser Welt. Okay? Also, das ist die menschliche, weltliche Weisheit. Dann haben wir die zweite Art der Weisheit, das ist die biblische oder göttliche Weisheit. Nicht das Wort der Weisheit, das ist die dritte Art von Weisheit, auf die ich gleich eingehen werde, das ist die Gabe, sondern hier geht es tatsächlich um die Art von Weisheit, die aus einem göttlich ausgebildeten, gereiften Charakter heraus hervorkommt. Einfach Weisheit aufgrund von geistlicher Erfahrung. Ja, das ist auch eine Form der Weisheit. Ja, die wird zum Beispiel vermehrt, indem du das Wort Gottes studierst. Ja. Oder sie wird vermehrt, indem du täglich das Wort Gottes anwendest in deinem Leben. Indem du im Geist lebst, indem du einfach Jesus nachfolgst, steigt deine geistliche Weisheit. Oder du könntest auch sagen, indem du dich immer mehr mit der Weisheit Gottes verbindest. Die ist nämlich droben, ja, die Weisheit droben. Jakobus sagt, es gibt eine Weisheit von oben. Ja. Und mit dieser Weisheit sollen wir uns verbinden als Christen, weil sie ist in Jesus zugänglich. Ja, zugänglich. Jakobus 1, Vers 5, Jakobus sagt einiges über Weisheit. Gleich geht's, im ersten Kapitel geht es bei ihm los mit der Weisheit. Ja, da sagt er, pass auf, Jakobus 1, Vers 5, er sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, also wenn er den Eindruck hat, hey, ich brauche mehr Weisheit, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Ja? Das heißt, im Glauben sollst du, darfst du, kannst du dich tatsächlich verbinden mit den Quellen der göttlichen Weisheit. Amen. Man könnte es auch so sagen, du verbindest dich, oder ein Teil dieser Weisheit, sagen wir so, ist, du verbindest dich mit dem Geist des Rates. Ja? Einer der sieben Geister Gottes vor dem Thron Gottes ist ja der Geist des Rates. Ja? Der gibt dir Rat, der gibt dir Weisheit. Er sagt dir, ja, schau es mal so, wie wär's so? Das ist die Sicht Gottes über der Sache. Diese Weisheit sollten wir immer suchen. Ja? Und Jakobus sagt, wir können sie einfach im Glauben anzapfen. Sie steht uns zur Verfügung, jedem. Und es ist nicht davon abhängig, wie lange du gläubig bist oder wie viel du schon mit Jesus erlebt hast. Überlebt, wollte ich schon sagen. wie viel du schon mit Jesus erlebt hast. Sondern du kannst dich einfach, weil du ein Sohn Gottes bist, weil du eine Tochter Gottes bist, kannst du dich mit dieser göttlichen Weisheit im Geist verbinden. Das heißt, du kannst sagen, okay, im Glauben gehe ich jetzt hoch und ich zapfe die Quellen göttlicher Weisheit an für meine Situation jetzt. In Jesu Namen. Und Gott kann dir durch den Geist des Rates Eindrücke geben, Impulse geben, Klarheit geben, einfach Weisheit geben, um mit Situationen auf eine göttliche Art und Weise umzugehen. Und es spielt auch keine Rolle, wie alt du bist. Das kann er machen, wenn du 17 bist. Das kann er machen, wenn du 95 bist. Das kann er in jeder Phase deines Lebens tun. Amen. Weil der Himmel ist offen und da ist alle Weisheit Gottes. Und du kannst im Glauben dich verbinden. Amen. Und nach dieser Weisheit, sagt Jakobus, sollen wir streben. Weil die andere Weisheit, das sagt er nochmal in Jakobus Kapitel 3, tut das nochmal schön gegenüberstellen, die andere Weisheit taugt nichts. Ja, er sagt hier, wer ist weise und verständig unter euch? Und dann sagt er, Jakobus 3, Vers 13 ist es, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Ja. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Also irgendwie andere Leute verurteilen, über andere Leute richten, sauer sein auf andere Leute und aus dem heraus irgendwelche Dinge sagen, hat mit der Weisheit Gottes gar nichts zu tun, sagt er. Ja. Ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Also schon richtig heftig. Ja. Sagt, das ist wirklich das Gegenteil von göttlicher Weisheit. Denn, sagt er weiter, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und jetzt kommt die positive Seite, ist ja ganz wichtig für uns, Vers 17, das ist die Weisheit, mit der wir uns verbinden, sagt nämlich die Weisheit von oben, sag mal die Weisheit von oben. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, ja, milde oder man kann auch übersetzen gütig, ja, folgsam, also gehorsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, das ist immer wichtig. Zum Beispiel, wenn du Weisheit haben willst, zum Beispiel in der Ehe Seelenerneuerungshilfe, wenn du einem Ehepaar helfen möchtest, das gerade uneins ist, und du willst ihm helfen, zusammenzukommen, dann brauchst du Weisheit von oben. Amen, dann brauchst du diese Weisheit. Und diese Weisheit von oben ist unparteiisch. Den größten Fehler, den du machen kannst, wenn du ein Ehepaar vor dir hast und dem weiterhelfen möchtest in ihrer Beziehung, den größten Fehler, den du machen kannst, ist die Seite des Ehemannes einnehmen oder die Seite der Ehefrau. Und sagen, ja, guck mal, schau mal, du musst dich da ändern, Frau. Schau mal, das geht ja so gar nicht. Ja. Wenn du dich parteiisch machen lässt, dann bist du außerhalb der Weisheit. Ja. Parteiung ist nie Weisheit. Ja. Also unparteiisch, ungeheuchelt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Okay, also das ist die Weisheit von oben. Sag mal, ich verbinde mich mit der Weisheit von oben. Halleluja. Und es ist ein Wachstum, in dieser göttlichen Weisheit zu wachsen. Definitiv wachstümlich, nicht von heute auf morgen. Du kannst sie jederzeit anzapfen, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Aber ich sag dir, je öfter du sie anzapfst, umso mehr reift auch dein Charakter, sodass du im Grunde genommen die Weisheit Gottes mehr und mehr verinnerlichst, auch ein Stück weit. Du musst deswegen nicht einen langen Bart haben, der deine Weisheit anzeigt. Ja. Sondern er sagt ja hier, woran man sieht. Friede, den guten Früchte, Gehorsam, Barmherzigkeit und so weiter. Alle diese Dinge. Daran sieht man diese Weisheit. Okay, Aber diese Weisheit ist jetzt nicht unser Hauptthema, weil wir sind bei den prophetischen Gaben, sondern ich mache das nur einfach, um euch diese Unterscheidung auch zu geben, dieser verschiedenen Arten von Weisheit. Wir haben jetzt gesehen, die eine ist die menschliche Weisheit, das andere ist die göttliche Weisheit. Und jetzt haben wir drittens die Gabe des Wortes der Weisheit. Das ist eine andere Art von Weisheit. Nicht, dass es im Sinne von andere Art, dass es nicht göttlich wäre oder so. Natürlich ist es auch göttliche Weisheit, aber es funktioniert ein bisschen anders. Es ist ein gottgegebenes sozusagen übernatürliches Weisheitswort. Ja? Und jetzt kann es sein, dieses Weisheitswort kann einfach ein Weisheitswort sein, das Gott einfach in einem Moment freisetzt, um eine bestimmte Situation zu klären. Ja? Beispiel, Jesus. Ja, fangen wir mit Jesus an. Er war sowieso die Weisheit Gottes in Person. Ja. Situation, Ehebrecherin, alle haben die Steine in der Hand. Ja. Er sieht die Ehebrecherin, er sieht, dass sie eigentlich ein bußfertiges Herz hat und er wird übermannt von Barmherzigkeit und er will diese Situation klären. Was sagt er? Er sagt einfach, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mit anderen Worten, ja, werft nur, aber der ohne Sünde ist, der soll als erster werfen. Damit war die Situation geklärt. Keiner hat geworfen, weil keiner war ohne Sünde. Ja? Wort der Weisheit ja? In diesem Moment. Ein Wort der Weisheit. Nicht unbedingt jetzt im Sinne von prophetisch in dieser Situation, sondern einfach ein Wort, das die Situation klärt. Aber absolut übernatürlich. Weiteres Beispiel. Rat des Gamaliel, Apostelgeschichte. Ja? Der Hohe Rat hat sich gestritten, hat gesagt, was sollen wir mit diesen Christen tun? Viele waren dafür, sie zu verfolgen, umzubringen und so weiter. Was sollen wir mit ihnen tun? Ja, sie hatten ja ein paar Apostel gefangen genommen. Was sollen wir mit ihnen tun? Und dann kam der Rat des Gamaliel. Ja, und das war auch die Weisheit Gottes, obwohl er gar nicht jetzt Jesusgläubig war. Aber er hatte in dem Moment die Weisheit Gottes. Er sagte einfach, hey Leute, wenn dieses Werk der Christen von Gott ist, dann könnt ihr es sowieso nicht hindern. Und wenn es nicht von Gott ist, dann müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, weil dann wird es sich sowieso von selber erledigen. Ergebnis, Situation geklärt. Sie haben einfach die Apostel wieder freigelassen und haben gesagt, okay, schauen wir mal. Ja. War göttlich. Amen. Wort der Weisheit. Weiteres Beispiel für ein Wort der Weisheit, das eine Situation geklärt hat. König Salomo ist ja bekannt für Weisheit. Ja, er hat ja Gott um Weisheit gebeten und Gott hat ihm Weisheit gegeben. Und zum Beispiel wurde diese Weisheit deutlich in einer Situation, wo sich zwei Frauen gestritten haben um ein kleines Baby. Ja. Und jeder hat gesagt, das ist mein Baby, weil es war nicht klar, irgendwie nach der Geburt, die Ammen hatten die Babys vertauscht oder nicht vertauscht, wie auch immer, eins der Babys ist gestorben und so war für die Außenstehenden nicht unbedingt klar, wer ist jetzt wessen Baby und die eine sagte, ja, ich, das ist mein Baby, die andere sagte, nein, das ist mein Baby, aber die Frauen wussten genau, wem das Baby gehört, nur beide haben es beansprucht und was sagt König Salomo, sagt, okay, ganz einfach, wir teilen einfach das Baby. Bringt ein Schwert, teilt es in der Mitte durch und jeder kriegt die Hälfte. Die Frau, die nicht wirklich die Mutter war, hat gesagt, okay, ja, dann machen wir es so. Weil sie sich gedacht hat, okay, wenn ich schon nicht haben kann, dann soll sie es auch nicht haben. Aber die Frau, die wirklich die Mutter war, hat gesagt, nee, okay, dann gibt es lieber der andere. Ja. Und damit war Salomo klar, wer die wirkliche Mutter ist. Das ist Weisheit. Amen, kommst du nicht im Natürlichen drauf. Ja? Also würde ich auch nicht unbedingt jetzt als Standardmethode empfehlen. Aber in dem Fall hat es funktioniert. Okay, das sind Zeichen für diese, letztendlich sind diese Art von Weisheitsworten sind Zeichen einfach für diese, auch für diese zweite Ebene, die ich gesagt habe, wirklich für göttliche Weisheit. Ja. Es ist noch nicht die prophetische Gabe an sich. Die prophetische Gabe an sich jetzt, und da will ich jetzt drauf raus, ist ein gottgegebenes, übernatürliches Weisheitswort, und zwar immer auch ein Stück weit mit Bezug für die Zukunft. Also für das, was die Person jetzt tun soll oder wie sie etwas, was Gott vielleicht gesagt hat, jetzt umsetzen oder anwenden soll. Ja. Beispiel, machen wir Beispiele. Schauen wir es uns erstmal an von der Bibel her. Ja. Beispiele für Worte der Weisheit. Ja. Gott hat zu Noah gesprochen, prophetisch, zuerst prophetisch. Und er hat zu Noah gesagt, das Ende der ganzen Welt ist gekommen. Okay? Na gut, das ist die prophetische Ansage. Ja gut, jetzt die nächste Frage ist natürlich für Noah. Ja gut, und was heißt das jetzt für mich? Was soll ich tun? So, jetzt kommt das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit war, bau eine Arche. Das war das Wort der Weisheit. Noah wusste ja gar nicht, was passiert. Er hat nicht gesagt, ich werde eine Flut schicken, sondern nur gesagt, das Ende ist gekommen. Das Wort der Weisheit war, bau eine Arche. Ja. So gehst du damit um, so errettest du. deine Familie. Okay? Also hier sehen wir, wie Prophezeiung und Weisheit aufeinander folgen. Ja? Weiteres Beispiel. 1. Mose 41, das war übrigens, was ich gerade gesagt habe, bei 1. Mose 6, Vers 13 bis 18, ja, Noah. 1. Mose 6, 13 bis 18. Zweites Beispiel, 1. Mose 41. Josef hat die Träume des Pharao gedeutet und ausgelegt. Der erste Teil der Traumdeutung war prophetisch, da war die prophetische Gabe. Ja. Er hat durch den prophetischen Geist konnte er verstehen, dass diese 7 mageren Kühe und 7 fetten Kühe und 7 fetten Ähren und 7 mageren Ähren für 7 fette Jahre und 7 magere Jahre stehen, die nach Ägypten kommen werden. Das war prophetisch. Ja? Was passiert in der Zukunft? Ja? 7 magere Jahre, zuerst 7 fetten Jahre und dann 7 magere Jahre werden kommen. Ist die prophetische Offenbarung, Auslegung dieses Traumes. Eine Auslegung von Träumen ist immer eine prophetische Gabe auch. Ja? Und in dem Fall konkret für die Zukunft. Ja, jetzt ist aber die nächste Frage, ja, was machen wir damit? Was heißt es jetzt? Und jetzt kommt das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit war, der Pharao soll einen einsetzen über sein Land und er soll in den 7 fetten Jahren immer den 5. Teil der Ernte einbehalten vom Volk und speichern und aufsammeln und dann in den 7 mageren Jahren davon ausgeben. Okay? Das heißt, hier war zuerst prophetisches Wort, dann Wort der Weisheit. Okay? Und das ist sehr häufig die Abfolge tatsächlich. Ja? Weiteres Beispiel. Josua bekam ein prophetisches Wort von Gott und er sagte, hey, Gott sagte, jetzt ist die Zeit, dass du das Land einnimmst. Josua 1, Vers 3. So, mache dich nun auf, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich den Söhnen Israel verheißen habe. Ja? Das war die prophetische Ansage, jetzt ist die Zeit. Ja? Das ist ja wichtig. Manchmal brauchst du eine prophetische Ansage, jetzt ist die Zeit. Du hast vielleicht Dinge im Herzen, aber manche Sachen sind wichtig. Wann ist der Zeitpunkt? Ja? Josua wusste lange in seinem Herzen, dass er das Land einnehmen soll. Das war ganz klar. Er war der Nachfolger von Mose. Die Frage war nur, wann ist der Zeitpunkt? Upsa. Danke. Halleluja. Das war jetzt auch prophetisch. Gesundheit. Nein, ich bin nicht krank. Aber Halleluja. Okay. Also, prophetische Ansage. Jetzt ist die Zeit, das Land einzunehmen. Nächster Punkt. Weisheit. Was war die Aussage der Weisheit? Die Aussage der Weisheit war, nur sei recht stark und mutig. Erschrick nicht, fürchte dich nicht. Mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Mit anderen Worten, wenn du diese Prophezeiung erfüllen willst, Josua, dann ist für dich wichtig, dass du stark und mutig bist. Weil das eine ist die Weissagung und das andere ist die Weissagung tatsächlich in Existenz zu bringen. Und dafür war es wichtig für Josua, ich meine, kann man sich vorstellen, Land einnehmen, na, befestigte Städte und so weiter, liegt eigentlich ziemlich auf der Hand. Ja? Trotzdem, Gott hat es 3-mal wiederholt, hat ihm das mehrmals gesagt, sei stark und mutig, es war offensichtlich sehr wichtig, ja? Es war ein Wort der Weisheit. Sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Okay? Prophetie, Weisheit. So wirst du öfters erleben, dass auch wenn du Worte der Weissagung weitergibst an Leute, dass sich Worte der Weisheit einfügen. Also beispielsweise, du sprichst prophetisch über jemand aus, Gott wird dich in Leiterschaft einsetzen als Beispiel. Das ist ein prophetisches Wort. Gott wird dich in Leiterschaft einsetzen. Und als nächstes kommt, und jetzt ist die Zeit der Zurüstung und der Vorbereitung. Okay, da ist schon ein Wort der Weisheit drin. Das heißt mit anderen Worten, lerne schön. Ja, lass dich zurüsten. Vielleicht kommt ein weiteres Wort der Weisheit. Ja, such Leiter, die dir schon vorangegangen sind, die schon weiter sind als du. Schließ dich ihnen an, sodass du lernen kannst, was es heißt, ein geistlicher Leiter zu sein. Wort der Weisheit. Ja. Weissagung, Wort der Weisheit. Okay? So hast du diesen Zusammenhang. Ja. Gebt dir noch ein paar Beispiele oder ein, zwei Beispiele aus der Bibel für Wort der Weisheit. Auch aus dem Neuen Testament, wir waren ja bisher nur im Alten Testament, aber Neues Testament, Apostelgeschichte 27, Vers 21 bis 25. Das ist auch ganz interessant. Da empfängt Paulus eine prophetische Offenbarung. Er ist auf dem Schiff mit den römischen Soldaten, er ist Gefangener der Römer auf dem Schiff. Sie kommen in den Sturm, weil sie nicht auf ihn gehört haben. Er hatte gesagt, fahrt nicht, kommt ein Sturm, kein gutes Wetter, fahrt nicht, aber sie sind trotzdem gefahren. Er war mit auf dem Schiff, mitgefangen, mitgehangen. Und war auf dem Schiff und Gott spricht aber prophetisch zu ihm und sagt zu ihm, okay, das Schiff wird verloren gehen, aber die Menschen werden gerettet werden. prophetische Offenbarung. Er gibt ihnen diese Prophetie weiter, dass sie überleben werden. Dann kommt die Situation des Apostelgeschichte 27, 21 bis 25. Und dann, Apostelgeschichte 27, Vers 30, kommt die Situation, sie treiben auf eine Insel zu, schmeißen den Anker rein und die Wellen sind ziemlich heftig und sie wissen nicht so recht, wie sollen sie an Land kommen. Und die Matrosen auf dem Schiff machen sich dran, das Beiboot zu kappen und mit dem Beiboot abzuhauen. Paulus sieht es, spricht zum Kapitän, Wort der Weisheit, sagt, hey, wenn ihr die abhauen lasst, dann werden wir alle verloren gehen. Ihr müsst verhindern, dass hier jemand abhauen kann. Wort der Weisheit, was macht der Kapitän? Er kappt das Tau vom Beiboot, lässt es treiben, sodass keiner abhauen kann. Und nächstes Wort der Weisheit, er sagt, ihr habt jetzt 14 Tage nichts gegessen, unsere Rettung ist nahe, aber ihr müsst was essen, damit ihr fit seid, auch vor uns, weil sie mussten ja dann sind in einem Land gestrandet, mussten dann noch ein Land schwimmen und so weiter. Also damit ihr das Ganze gut durchsteht, jetzt esst. Wort der Weisheit. Manchmal kann ein Wort der Weisheit sein, iss was. Amen. Kann auch ein Wort der Weisheit sein, schlaf dich mal aus. Ja. Kann durchaus sein. Kann auch ein Wort der Weisheit sein, steh mal zeitig auf. Kann auch sein, je nachdem, ja, worum es geht. Ja. Aber er sagt ganz klar, esst jetzt, denn dies gehört zu eurer Rettung. So steht es wörtlich da. Dies gehört zu eurer Rettung. Ist ein Wort der Weisheit in dieser Situation. Okay? Also, so kommen Worte der Weisheit in Verbindung mit Worten der Weissagung. Und deswegen sind Worte der Weisheit immer ein Teil des prophetischen Dienstes. Ja? Es sind immer Impulse, einzelne Worte. Wie Worte der Erkenntnis, nur haben sie eine andere Zielrichtung. Das Wort der Erkenntnis weiß etwas, kriegt eine Information von Gott von oben, die du im Natürlichen nicht wissen kannst. Haben wir jetzt ja öfters trainiert. Wort der Weisheit weiß auch etwas, und zwar, was wichtig ist für die Person, damit sie ihre Bestimmung erfüllt. Okay? Also Zielrichtung des Wortes der Weisheit, kannst du dir notieren, 4 Zielrichtungen des Wortes der Weisheit. Erstens, die richtige Handlungsweise in einer bestimmten Situation hervorzubringen. Ja, Menschen dazu zu bringen, dass sie richtig handeln in einer bestimmten Situation. Zweitens, jemanden vor einer Gefahr warnen. Beispiel Paulus, ja, wenn die Matrosen abhauen, dann sieht es nicht so gut aus. Aber auch ein Wort der Weisheit, vor einer Gefahr warnen. Drittens, Lösung in eine schwierige oder verwirrte oder verhakte Situation reinbringen. Ja, Wort der Weisheit. Viertens, das ist auch eine Zielrichtung des Wortes der Weisheit, das hatten wir jetzt so noch nicht, aber das ist auch wichtig, einen Ruf in den Dienst bekannt machen oder bestätigen in einer bestimmten Situation. Im Unterschied zur Weissagung. Ich kann weissagen über jemanden, hey, du bist zur Leiterschaft berufen. Ja. Ein Wort der Weisheit brauche ich, um zu sagen, vor allen Leuten zu sagen, du bist ein, was weiß ich, Pastor oder du bist ein Evangelist, du stehst im Amt des Evangelisten. In dem Moment, wo so etwas prophetisch ausgerufen wird, wird etwas etabliert im geistlichen Raum. Da wird es nicht nur geweissagt, wenn du es weissagst, ich kann sagen, du bist zur Leiterschaft berufen, aber das wird erst in 5 Jahren sichtbar. Aber wenn du sagst, hey, du bist ein Evangelist oder du bist ein Apostel oder was auch immer, dann setzt du in dem Moment etwas im geistlichen Raum frei. Und das ist ein Wort der Weisheit oder sollte durch ein Wort der Weisheit passieren. Wir sollten nicht einfach rumlaufen und Leuten sagen, du bist das, du bist jenes und ab heute und was weiß ich was. Sondern, aber es ist wichtig, manchmal ist es wichtig, an bestimmten Stellen ist es wichtig, wirklich das auszusprechen. Ja, der Geist Gottes sprach zur Gemeinde in Antiochia, als Paulus und Barnabas da waren und sie gemeinsam Gott dienten, sprach der Geist Gottes zu irgendwelchen Leuten in der Gemeinde, es steht nicht genau da, wer in Apostelgeschichte 13, sprach einfach der Geist Gottes und sagte, jetzt sendet mir oder sondert mir jetzt Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Die wussten schon, zu welchem Dienst Paulus und Barnabas berufen waren. Die wussten, das sieht man aus dem, was sie nachher gemacht haben. Ja. Es war klar, die sind zum apostolischen Dienst berufen. Die werden irgendwann ausgesandt. Aber das Wort der Weisheit sagte, jetzt ist der Moment. Verstehst du? Also das Wort der Weisheit proklamiert auch die richtigen Zeitpunkte. Amen. Für bestimmte Dinge. Jetzt ist die Zeit. Ja. Mose brauchte viele Worte der Weisheit, um das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wofür. Zu wissen auch, wie macht man Dinge. Ja, Mose bekam viele Worte der Weisheit von Gott, als es darum ging, zum Beispiel die Stiftshütte zu bauen. Ja, er bekam den Bauplan, aber er bekam auch klare Anweisungen, wen er alles einsetzen soll. Das ist auch Wort der Weisheit. Wen soll ich wann, wo einsetzen? Dafür brauche ich ein Wort der Weisheit. Ja. Möglichst. Ja, weil hätte das mit den falschen Leuten gemacht, das ganze Ding zu bauen, es heißt ja, die er dann eingesetzt hat, die waren super geschickt, die waren super genial in dem, was sie gemacht haben. Hätte er die falschen Leute eingesetzt an der falschen Stelle, dann wäre nichts Gutes bei rausgekommen. Chaos, Stiftshütte schief und krumm, was auch immer, Silber statt Gold oder was auch immer. Ja? Nicht der Bauplan, wie er im Himmel ist. Amen. Also Worte der Weisheit bringen die richtigen Leute in die richtige Position und sagen, wie etwas geht, wie man etwas macht. Ja. Kannst du sehen, dass wir alle Worte der Weisheit brauchen? Das ist keine Luxusgabe, sondern das brauchen wir alle. Ja. Immer wieder. Manchmal gehen wir vorbei an der Weisheit Gottes, dann kann Gott durch ein Wort der Weisheit vielleicht durch jemand anders zu uns reden. Oder zu uns. Oder manchmal redet er ein Wort der Weisheit zu uns durch einen Traum. Du bist im Begriff, irgendjemand einzusetzen in einen bestimmten Dienst und dann hast du einen Traum und wirst gewarnt. Ja. Josef wurde gewarnt, der Vater, also der Adoptivvater von Jesus, wurde gewarnt, nicht mehr, beziehungsweise wurde gewarnt, wie heißt Bethlehem zu verlassen. Er wusste ja nicht, was passiert, aber es war ein Wort der Weisheit. Hey, ab nach Ägypten, ja, da kommt was, Herodes will die Kinder umbringen. Ja. Das kam gar nicht im Traum, aber es war klar, er muss gehen. Ja. Das ist ein Wort der Weisheit, das ist der Zeitpunkt, ja, für etwas. Okay, also wir müssen unterscheiden, Wort der Weisheit und Weissagung sind zwei verschiedene Dinge. Kannst du jetzt so ein bisschen sehen, die Zielrichtung, so die Unterschiede, okay? Dann letzter Punkt, wie operiert das Wort der Weisheit oder wie bekommen wir ein Wort der Weisheit? Ganz einfach, wie alles andere auch. So wie du ein Wort der Erkenntnis bekommst oder wie du Weissagung bekommst, so bekommst du letztendlich auch Worte der Weisheit. Nämlich indem du es durch Glauben ergreifst, indem du dich im Glauben danach ausstreckst. Ja, das kann ein Blitz der Offenbarung sein in deinem Inneren, der dann kommt. Es kann, wie bei allen anderen prophetischen Gaben auch, es kann eine Vision sein, es kann ein zarter innerer Eindruck sein, es kann einfach ein Satz sein, den Gott dir sagt. Einfach ein Satz der übernatürlichen Weisheit. Aus dem Fluss des Geistes heraus, durch Glauben. Ja, sag mal, durch Glauben. Das heißt, es ist nicht, oder sagen wir so, menschliche Überlegung und menschliches Nachdenken kann dich eher daran hindern, die Weisheit Gottes zu empfangen. Nur dadurch, dass du eine Sache gut durchdenkst, hast du noch lange nicht die göttliche Weisheit. Im Gegenteil, du kannst dich immer weiter ins Grübeln verhaken und ein Problem um das andere wälzen und hin und her, die ganze Sache, und am Ende weißt du immer noch nicht, was Sache ist. Aber wenn das Wort der Weisheit kommt, bumm, in einem Moment schlägt es durch und du weißt Bescheid. Amen. Wollen wir uns danach ausstrecken? Halleluja. Entscheidend ist auch, wenn du im Wort der Weisheit dienst, du lernst durch Übung. Auch da. Ja? Du lernst durch Übung. Ja? Du traust dich einfach zu versuchen, ein Wort der Weisheit weiterzugeben. Ja? Du bekommst zum Beispiel, wenn wir jetzt die Gaben aktivieren, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, eine Runde zu aktivieren, aber na, vielleicht doch eine Runde schaffen wir. Halleluja. Dann bekommst du eine Weissagung, ja, über die Person, über ihre Zukunft. Und dann streck dich aus und sag, Herr, gib mir ein Wort der Weisheit. Was ist dran für die Person? Wie soll sie es umsetzen? Wie soll sie es anwenden? Ja? Soll sie, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt, ich sage jetzt mal ganz einfache Sachen, ja, einfach tiefer ins Wort hineingehen oder noch mehr oder wie auch immer, oder sich ausbilden oder sich anschließen, Gemeinschaft suchen, sich positionieren lassen von Gott, was auch immer, ja, einfach. Und am Anfang, ich würde es nicht zu konkret gleich machen, ja? Also nicht gleich sagen, okay, ich glaube, du solltest an die Universität in Heidelberg gehen und dort das und das studieren. Ja? Das ist jetzt sehr präzise, ja. Das ist dann schon wieder auch fast ein bisschen mehr als ein Wort der Weisheit. Das ist dann schon wieder prophetisch, erkenntnismäßig. Ja. Wort der Weisheit wäre eher zu sagen, okay, Zeit der Ausbildung. Ja. Und Gott wird dann zeigen, welche Universität oder ob Universität und wo und so weiter. Ja. Okay. Gut, okay. Also ich glaube, damit die Zeit uns noch reicht für eine Aktivierung, starten wir doch einfach mit einer Aktivierung heute Abend wieder. Machen wir Folgendes. Ich habe heute Abend was Besonderes vor. Das nennt sich das prophetische Rad. Okay, also Rat mit D, ja, das prophetische Rat. Tut euch mal immer zu fünf zusammen, immer fünf Leute zusammen, ja, und stellt euch einfach mal in einem Kreis auf. Immer Fünferkreise, so wie wir es vorher gemacht haben beim Gebet, ja, Fünferkreise. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau aufgeht, jetzt schauen wir einfach mal. Einfach, genau, verteilt euch im Raum als Fünferkreise. Wenn ihr über Livestream zuschaut und ihr seid 5 Leute, dann ist natürlich super. Wenn ihr jetzt nicht 5 Leute seid, ist auch nicht schlimm. Ihr könnt euch auch aber zum Beispiel über WhatsApp verbinden mit mehreren Leuten. Das wäre natürlich optimal. Oder auch über Telefon oder wie auch immer. Aber es können auch weniger Leute sein. Das ist jetzt nicht das Problem. Also auch wenn ihr zu dritt seid, funktioniert es. Oder im Zweifelsfall auch zu zweit funktioniert es. Ja, also sucht doch einfach jemanden, mit dem ihr euch zusammentun könnt. Wenn ihr euch mit insgesamt 4 anderen Leuten zusammentun könnt, optimal. Wie gesagt, aber es können auch weniger sein. Okay, aber nicht mehr als 5. Bitte nicht mehr als 5. Ja? Und ja, pass auf, eines habe ich noch vergessen. Schauen wir mal, dass in jeder Gruppe sollte ein Leiter sein. In jeder Gruppe sollte ein Leiter sein, der das leiten kann. Okay, hier sind zum Beispiel schon mindestens 2 Leiter oder 3. Das heißt, ihr könnt euch noch ein bisschen verteilen, ihr Leiter. Dass einfach in jeder Gruppe auf jeden Fall ein Leiter ist. Okay, schaut mal, ist in eurer Gruppe ein Leiter? Wer wäre der Leiter? Ja, schaut einfach mal, ist da ein Leiter? Okay, hier brauchen wir noch einen Leiter. Gut, okay. Ihr habt einen Leiter. Wie ist es bei euch da? Ihr seid irgendwie da nur zu dritt so zusammen. Könnt ihr noch mal euch irgendwie, warte mal, hier sind, du bist noch, bei euch fällt auch noch ein Leiter, okay. Kann da noch ein Leiter? Haben wir noch einen Leiter übrig irgendwo? Okay, dann komme ich zu euch dazu. Oder pass auf, damit ich ein bisschen weiter hier bin. Christian, wechsel du da rüber und ich gehe hier dazu, okay? So, da bin ich noch ein bisschen mehr in der Mitte, okay? So, okay. Gut, jetzt hat jede Gruppe einen Leiter, okay? Jede Gruppe hat einen Leiter bestimmt. Wer hat noch nicht? Ihr habt noch keinen Leiter? Ah, hier sind 2 Einzelpersonen. Das ist natürlich ungünstig. Dann, pass mal auf, tun wir doch noch mal... Nee, ihr seid, wie viel seid ihr jetzt? Wo ist da die welche Gruppe jetzt? Pass auf, tut einfach ihr, achso, du musst eher der Technik bleiben, ne? Okay, dann ist nur eine Person, die jetzt übrig ist. Nee, pass auf, wir machen es einfach so. 3, 5, das sind jetzt überall 5. Aber dann machen wir es einfach so, wir nehmen einfach bei 2 Gruppen jeweils eine Person weg und dann haben wir noch eine 4er-Gruppe, okay? Kann einfach jemand, du gehst sowieso, nee, dann ist nur eine Person, ja, okay. Du bist sowieso da mit der Technik, ja gut. Dann geh du einfach wo dazu, Micha, geh einfach dazu. Dann ist bei einer Gruppe 6, das ist auch kein Problem. Geh einfach wo dazu. Okay, so, jetzt geht es um Folgendes. Es geht um Folgendes. Ihr entscheidet jetzt als erstes, nicht der Leiter, sondern eine andere Person außer dem Leiter geht in die Mitte des Kreises. In die Mitte des Kreises. Das ist die Person, die jetzt empfängt in dieser Aktivierung, okay? Also das ist da... Tut nicht weh, sondern im Gegenteil, du wirst gesegnet. Ja, okay. Du gehst in die Mitte, ja? Okay. So. Ist in jedem Kreis jemand in der Mitte? Okay? Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir strecken uns aus heute Abend nach Weissagung, Erkenntnis und Weisheit. Einfach nach dem prophetischen Fluss für diese Person, die jetzt in der Mitte ist. Ja, ein prophetischer Fluss, da dürfen Worte der Erkenntnis drin sein, da dürfen Worte der Weisheit drin sein, da darf Weissagung drin sein, einfach für die Person, was Gott einfach mit der Person vorhat, was Gott einfach dieser Person sagen möchte. Ja. Wir werden gleich zusammen proklamieren, dass wir die Weisheit Gottes anzapfen, die Erkenntnis Gottes, die Offenbarung Gottes einfach anzapfen. Und dann werden wir, wie wir es gewohnt sind in den Aktivierungen, wir werden eine Runde in Sprachen beten, ja, und dann eine halbe Minute so richtig krass, volle Power in Sprachen beten. Und dann werde ich rufen, Stopp. Und dann hören die Personen, die um die Person herumstehen, hören in sich hinein, ja, schauen, hören, empfinden, was möchte Gott dieser Person sagen, was ist der Fluss Gottes jetzt für diese Person. Und dann machen wir es so, die Person, die rechts von der Leitungsperson ist, ja, rechts von der Leitungsperson, die beginnt, ja. Und dann kommt die nächste Person und die nächste und die nächste. Die Leiter ist dann der Letzte. Und die eine Person nach der anderen gibt ihr prophetisches Wort. Wie gesagt, mit dem Ganzen, was drin ist, Weisheit, Erkenntnis, Offenbarung, Weissagung. Gibt ihr Wort weiter für die Person in der Mitte. Und dann die Leitungsperson, also die Person am Schluss, die letzte Person, gibt auch ihr Wort weiter und fasst alle Weissagungen zu einer Gesamtweissagung zusammen, nochmal für diese Person, okay? Zu einem Gesamtwort, okay? Du lässt dich einfach vom Geist Gottes inspirieren, das, was gesagt wurde, die Einzelworte, diese Worte zusammenzufassen zu einer Gesamtbotschaft. Das heißt, es geht darum, einfach den prophetischen Fluss zu spüren von allen zusammen und das dann über der Person auszusprechen. Okay, haben wir es verstanden? Nennt sich prophetisches Rad. Okay, Halleluja, das Rad dreht sich. Okay, lass uns zusammen erstmal ein Bekenntnis sprechen. Okay, ich gehe jetzt schon mal zu meiner Gruppe darüber. Ihr über Livestream, bleibt dran. Halleluja, tut euch auch zusammen. Und jetzt lasst uns zusammen einfach ein Bekenntnis sprechen und lasst uns sagen, Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, dass ich Zugang habe zu deiner Weisheit, zu deiner Erkenntnis, zu deiner prophetischen Offenbarung durch Jesus Christus. Das Blut Jesu Christi hat mich gereinigt und mir freien Zugang gegeben. Ich danke dir, dass du mir jetzt einen prophetischen Fluss gibst für die Person, die in der Mitte steht. Danke, dass du mir Offenbarung gibst. Danke, dass du mir Erkenntnis gibst. Und danke, dass du mir Weisheit gibst. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt beginnt einfach, so laut ihr könnt, in Sprachen zu beten. Die Person in der Mitte muss gar nicht so in Sprachen beten, einfach die drumherum, weil die Person in der Mitte empfängt. Aber die drumherum beten in Sprachen. Wer in Sprachen redet, er baut sich selbst. Halleluja. Jetzt lass uns eine halbe Minute so richtig entschieden, nochmal volle Power in Sprachen beten. Und stopp. Komm zur Ruhe, hör in dich hinein, schau in dich hinein. Empfinde einfach für die Person, die in der Mitte steht. Was möchte der Heilige Geist dir sagen? Wo möchte er sie positionieren? Wo möchte er sie weiterführen? Wo möchte er sie inspirieren? Gib Gott mir vielleicht ein Detail einfach aus ihrem Leben, das einfach wichtig ist, das ich natürlich nicht weiß, aber das er mir zeigt. Gib dir mir ein Wort der Weisheit. Okay, vieles wird sich entwickeln, indem du einfach deinen Mund jetzt öffnest. Wir beginnen jetzt einfach. Es ist nicht so, dass du im Vorhinein schon alles wissen musst, was nachher hervorkommt, weil es ist ein prophetischer Fluss. Aber du beginnst einfach mit dem, was du als erstes hast. Du beginnst einfach damit und lässt es fließen. Die Person rechts vom Leiter beginnt und gibt ihr Wort weiter und dann im Gegenuhrzeigersinn wieder zurück zur Leitung. Okay? Jetzt nicht, nee, momentan nicht. Halleluja. Okay, los geht's. Halleluja. Wenn ihr durch seid, streckt mal kurz die Hand aus in eurem Kreis. Wenn ihr durch seid, ihr seid durch, ihr seid durch. Okay, hier, da auch. Okay, die anderen können noch kurz zu Ende machen. Und dann machen wir gleich eine kleine Umfrage noch. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich hoffe, auch bei euch über Livestream, ihr könnt uns gerne Rückmeldung schicken, auch wie es bei euch läuft, auch in eurer WhatsApp-Gruppe oder was auch immer ihr habt. Einfach sagt uns, was Gott getan hat und wie Gott gewirkt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, noch ein oder zwei sind, glaube ich. Danke, Jesus. Okay, kommt zum Schluss, gebt den Gedanken noch weiter, den ihr habt. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Okay, jetzt frage ich als erstes mal diejenigen, die in der Mitte gestanden haben. Wie viele von euch, die in der Mitte gestanden haben, konnten mit dem, was gesagt wurde, was anfangen? Ich möchte einfach mal sehen. Okay, Halleluja. Wow, ich sehe überall die Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen Applaus dafür. Halleluja. Zweite Frage, wie viele von denen, die in der Mitte standen, können sagen, wow, das hat gerade heute für mich voll ins Schwarze getroffen. Wow. Auch alle. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Hammer. So stark. Jetzt pass auf, jetzt frage ich mal die, die drumherum standen. Wer von euch hat empfunden, wenn du jetzt einfach drüber nachdenkst, über das, was du weitergegeben hast, wer von euch hat empfunden, dass er ein Wort der Erkenntnis unter anderem weitergegeben hat? War bei jemandem ein Wort der Erkenntnis drin, wenn du jetzt drüber nachdenkst? Bei wem war ein Wort der Erkenntnis drin? Von denen, die jetzt was weitergegeben haben? Bei dir? Okay, bei dir auch? Okay. Okay, ja. Wort der Erkenntnis? Okay. Manchmal hast du es vielleicht selber gar nicht gemerkt, dass ein Wort der Erkenntnis war, aber die Person in der Mitte hat es gemerkt. Das kann natürlich auch sein, ja. Das gibt es auch, ja. Okay. Super. Wer konnte was in Richtung Weissagung weitergeben? Das sind wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Form die meisten. Wer konnte was in Richtung Weissagung weitergeben? Also einfach etwas über das Leben der Person, was auf die Person zukommt, weitergeben. Okay. Ja. Preist den Herrn. Wer hat empfunden, wenn du jetzt drüber nachdenkst, etwas von dem, was er gesagt hat, war ein Wort der Weisheit. Also, vorher hatte ich Beispiel gemacht, sei stark und mutig, zum Beispiel, das hat man bei uns in der Gruppe, das wäre ein Wort der Weisheit. Ja. Wer hat alles sowas wie ein Wort der Weisheit weitergegeben? Okay, super, ich möchte einfach ein bisschen schulen, das ist nicht das eine besser oder das andere schlechter, aber ich möchte einfach ein bisschen schulen, zu lernen, auch zu unterscheiden, was passiert, während du im prophetischen Fluss dienst, ja, was da passiert. Okay, einfach dir die Sensibilität dafür ein bisschen geben. Halleluja. Okay, gibt es irgendjemand hier im Raum, der empfunden hat, ich habe überhaupt nichts von Gott empfangen, ich konnte gar nichts weitergeben? Du? Okay. Ja, macht nichts. Weiter üben. Durch Gewöhnung geübte Sinne. Amen. Halleluja. Aber jetzt geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus für alles, was empfangen wurde. Und freuen uns auf das nächste Mal, weil das nächste Woche werden wir noch ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Aktivierung legen. Das heißt, es werden noch mehr Leute gesegnet werden, auch im Prophetischen. Wir werden noch mehr Aktivierung machen. Ein bisschen weniger Lehre und dafür mehr Aktivierung nächste Woche. Also, seid möglichst live dabei, alle über Livestream, das ist immer das Beste. Und ansonsten, Halleluja, danke Jesus, jetzt machen wir 10 Minuten oder ja oder 8 Minuten Pause so. Oder 5, machen wir, ja, bis 10 nach machen wir Pause, okay? 6, ja, 6. Bis 10 nach machen wir Pause, okay? Halleluja.